dein Haupt. Du stehst hier an heiligem Orten, Namen von Felsen und Steinen umbaut, verkünden gewaltige Worte, Helden gefallen im Kriege, um Deutschlands Ehre und Sein. Nie wird ihr Name verklingen, geheiligt soll er uns sein. Hier in den Himmelsweiten, ein Donnern in den Ohren. Ihr konntet wacker streiten, so wie ihr es einst geschworen. Wie Gottes Engel jagten die Boten her vom Krieg. Die Schlachten sind geschlagen und so glorreich Sieg um Sieg. Verbrüdert und zusammen, so trotzten ihr dem Tod. Hob über euch in Flammen noch des Reiches Morgenrot. Und die ihr Tod verwegen, von Leichen ringsumtürmt. So oft im Eisenregen habt so manchen Feind gestürmt. Der feigen Welt zum Neide sein und euer Werk vollführt. Und immer gibt es einen, der noch diese Flamme schürt. Das heilig Blut der Ahnen zieht in uns aus seine Bahn. Und eure alten Fahnen, ja, wir tragen sie voran. Entblöße dein Haupt, du stehst hier an heiligem Orte. Namen von Felsen und Steinen umbaut, verkünden gewaltige Worte. Helden gefallen in Kriege, um Deutschlands Ehre und Sein. Nie wird euer Name verklingen, geheiligt soll er uns sein.